Abschnitt 11 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 11. Die Ermordung des Gymnasiasten Ernst Winter in Konitz. Teil 1. Die im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts stattgefundene Judenverfolgung hat in den verschiedensten Städten Pommerns zu argen Ausschreitungen gegen das Leben und das Eigentum der Juden geführt. Die Wohnungen und Läden der Juden wurden teilweise vom Mob arg beschädigt und geplündert, die Juden auf den Straßen schwer misshandelt. Im Januar 1881 brannte an einem Freitagvormittag in Neustettin die Synagoge ab, da wenige Tage vorher der Berliner antisemitische Agitator Dr. Ernst Henrici in Neustettin eine Hetzrede gegen die Juden gehalten hatte, wurde von jüdischer Seite der Vermutung Ausdruck gegeben, die Antisemiten haben aus Hass gegen die Juden den Tempel in Brand gesteckt. Die Antisemiten behaupteten dagegen, die Juden haben ihr Gotteshaus selbst in Brand gesteckt, um einmal die Schuld den Christen in die Schuhe zu schieben und andererseits, um durch Erhalt der Versicherungssumme in die Lage zu kommen, ein neues, schöneres Gotteshaus bauen zu lassen. Es wurden in der Tat 5 Juden wegen vorsätzlicher Brandstiftung bzw. Beihilfe, zum Teil auch, weil sie von dem Verbrechen, von dem sie zu einer Zeit, in welcher die Verhütung noch möglich war, glaubhafte Kenntnis erhalten hatten, die Anzeige unterlassen haben, angeklagt. Das Kösliner Spurgericht verurteilte im Oktober 1883 4 Angeklagte zu hohen Strafen. Infolge eines formalen Verstoßes gegen die Strafprozessordnung hob auf Antrag des Verteidigers Justizrats Dr. Sello Berlin das Reichsgericht das Urteil auf und verwies die Sache zur nochmaligen Verhandlung und Entscheidung ans Landgericht Konitz. Dort wurden nach nochmaliger 7-tägiger Verhandlung sämtliche Angeklagten freigesprochen. Das freisprechende Urteil wurde in Neustettin mit einem Krawall beantwortet. Ganz besonders wurden die freigesprochenen Angeklagten, als sie von Konitz nach Neustettin zurückkehrten, vom Neustettiner Pöbel arg behelligt. Während bei der ersten Verhandlung in Köslin mehrfach antisemitische Kundgebungen laut wurden. Es ertönten sogar laute Hep-Hep-Rufe von der Straße während der Verhandlung in den Gerichtssaal. War bei der im Februar 1884 in Konitz stattgefundenen zweiten Verhandlung von Antisemitismus keine Spur zu entdecken. Nachdem das Ritualmordmärchen in dem im Juli 1892 vor dem Schwurgericht zu Kleve stattgefundenen Xandener Knabenmordprozess aufs Gründlichste widerlegt war, vergleiche Band 1, Seite 67 und folgende, hielt man allgemein diese aus dem finstersten Mittelalter stammende Blutbeschuldigung für vollständig abgetan. Da plötzlich am Dienstag, dem 13. März 1900, wurde in Konitz in einem in nächster Nähe der Synagoge befindlichen Bach, genannt der Mönchsee, an der Spüle ein angeblich vollständig blutleerer menschlicher Rumpf in Zeitungspapier eingehüllt gefunden. Kopf, Hände und Beine fehlten. Letztere waren von den Knien ab kunstgerecht abgeschnitten. Es war begreiflich, dass dieser Fund in dem damals 12.000 Einwohner zählenden westpreußischen Kreisstädtchen das größte Aufsehen erregte. Der Befund des Leichnams ließ auf eine jugendliche männliche Person schließen. Es wurde auch sehr bald festgestellt, dass es sich um den Rumpf des seit einigen Tagen vermissten Obertertianers Ernst Winter handelte. Winter, der Sohn eines Bauunternehmers aus Brechlau bei Konitz, war, obwohl bereits 18,5 Jahre alt, erst in der Obertertia. Er hatte nämlich schon einmal das Gymnasium verlassen und 3,5 Jahre das Zimmerhandwerk erlernt. Diese Beschäftigung muss ihm wohl nicht behagt haben, denn er kehrte schließlich aufs Gymnasium zurück. Der Fotografie nach zu urteilen, muss er ein hässliches Gesicht gehabt haben. Er wurde jedoch als Mensch von seltenem stattlichem Wuchs und auffallend schönem, kräftigen Körperbau geschildert. Er soll, obwohl noch Schüler und erst 18,5 Jahre alt, ein sehr ausschweifendes Leben geführt haben. Es entstand daher der Verdacht, Winter sei von einem beleidigten Gatten, Vater, Bruder oder Bräutigam oder auch von einem eifersüchtigen Liebhaber in einer gewissen Situation betroffen und vielleicht wider Willen derartig geschlagen worden, dass er den Tod erlitten habe. dass Winter in solcher Situation den Tod erlitten hatte. Dafür sprachen mit voller Deutlichkeit die in dem Hemd des Ermordeten vorgefundenen Spermaflecke. Es wurde auch der Vermutung Ausdruck gegeben, Winter sei in der erwähnten Situation von einem Zuhälter erschlagen und beraubt worden. In dem Gymnasialstädtchen Konitz soll die Zahl der Dirnen und Zuhälter verhältnismäßig sehr groß gewesen sein. Da, wie die verschiedenen Strafprozesse gelehrt haben, die Zuhälter auf ihre Dirnen ungemein eifersüchtig sind und auch Uhr, Kette und das Portemonnaie des Ermordeten mit 2 Mark Inhalt fehlten, war es nicht ausgeschlossen, dass ein Zuhälter einerseits aus Eifersucht und andererseits um Uhr, Kette und Portemonnaie zu rauben, den jungen Mann totgeschlagen und um die Spuren des Verbrechens zu verwischen, den Leichnam zerstückelt und die einzelnen Körperteile an verschiedene Orte geschafft hatte. Hände und Füße des Ermordeten wurden auch sehr bald zumeist auf Kirchhöfen gefunden. Die große Mehrheit der Konitzer Bevölkerung glaubte aber nicht an einen Totschlag aus Rache oder Eifersucht, sondern es wurde sofort behauptet, Ernst Winter sei von den Juden geschlachtet worden, da diese zu dem nahe bevorstehenden jüdischen Passafest zu ihren Osterkuchen, Matzes, Christenblut brauchen. Als Beweis wurde die Auffindung des Rumpfes in unmittelbarer Nähe der Synagoge und der Umstand angeführt, dass in der Nähe des Mönchsees der jüdische Schlachter Levi wohne und dass der älteste Sohn dieses Schlächters namens Moritz, als der Rumpf gefunden wurde, an den Mönchsee gelaufen sei und höhnisch gelacht habe. Diese Argumente reichten hin, um nicht nur in Konitz, sondern in einer ganzen Reihe von Städten West- und Ostpreußens und Pommerns eine Judenverfolgung zu entfachen, wie sie in diesem Umfange und in dieser Art seit den Zeiten des Mittelalters in Deutschland nicht dagewesen ist. Eine ganze Anzahl regelrechter Judenkrawalle wurden inszeniert. Die Läden und Wohnungen der Juden wurden demoliert und geplündert, die Juden auf offener Straße beschimpft und aufs Ärgste misshandelt. Ja, sogar die Synagoge in Konitz wurde demoliert. Die Altardecken, die Gold- und Silbergeräte und Leuchter wurden geraubt, die Tora-Rollen aus der Bundeslade herausgerissen und zerschnitten. Eines Tages wurde der Welt die Kunde mitgeteilt, die Synagoge in Konitz stehe in Flammen. Die Erregung der Konitzer Bevölkerung wurde noch durch eine Anzahl antisemitischer Agitatoren, die in das westpreußische Gymnasialstädtchen geeilt waren, bis zur Siedehitze geschürt. Ein sogenanntes Untersuchungskomitee, bestehend aus Berliner und Konitzer antisemitischen Agitatoren, bildete sich. Es wurde eine hohe Belohnung für Entdeckung des Mörders ausgesetzt. Die Belohnung wurde von der Regierung allmählich auf 32.000 Mark erhöht. Diese hohe Summe lockte eine Anzahl Leute nach Konitz. Herumziehende Gaukler, Wahrsager, Kartenleger und Kartenlegerinnen kamen ins Städtchen gezogen, um durch allerlei Hokuspokus die Persönlichkeit des Mörders zu ermitteln. Die Kunst dieser Leute hatte auch das Ergebnis, dass ein Jude aus rituellen Gründen der Mörder sein müsse. Den wirklichen Täter konnten sie aber weder mittels Karten noch durch Entzünden einer Spiritusflamme noch aus den Handlinien und auch nicht durch anderen Blödsinn feststellen. Trotzdem hatten diese Gaukler einen ungemein großen Zulauf, denn die erregte, abergläubische Bevölkerung bediente sich aller Mittel, um den verruchten Mörder zu entdecken. Die Gaukler hatten sogar die Frechheit, ihre Hilfe den Berliner Kriminalbeamten, die auf Befehl des Ministers des Innern zwecks Ermittlung des Mörders nach Konitz geschickt waren, gegen Bezahlung anzubieten. In Konitz wohnte zurzeit ein jüdischer Zahnarzt. Eines Tages erschien bei diesem ein Mann mit dem Ersuchen, ihm seine Zähne zwecks Plombierens nachzusehen. Der Zahnarzt sagte dem Mann, ein Zahn sei krank, er müsste entfernt werden. Der Mann erwiderte, er habe heute keine Lust, sich einer, wenn auch mittels Lachgas bewirkten, schmerzlosen Zahnoperation zu unterziehen. Er werde in einigen Tagen wiederkommen. Der Mann war aber nur von seinem Wohnort Landsberg an der Warthe nach Konitz gekommen und hatte den Zahnarzt aufgesucht, weil er in diesem den Mörder des Winter vermutete. Sofort nach seinem Weggange erstattete er bei der Polizei gegen den Zahnarzt Anzeige wegen Mordes mit ungefähr folgender Begründung: Ich halte den Zahnarzt für den Mörder des Winter. Einmal ist der Zahnarzt Jude und andererseits ist festgestellt, dass der ermordete Winter schlechte Zähne hatte. Er hat vielleicht den Zahnarzt aufgesucht und dieser hat ihm ebenso wie mir vorgeschlagen, sich einer Zahnoperation zu unterwerfen, die mittels Betäubung vorgenommen wurde. Auf diese Art konnte der Mord mit Leichtigkeit ausgeführt werden. Bereits am folgenden Morgen in aller Frühe, es war noch dunkel auf den Straßen, wurde der damals noch unverheiratete Zahnarzt unsanft aus dem Schlafe geklopft. 6 Polizeibeamte unter Führung eines Polizeikommissars traten mit brennenden Laternen beim Zahnarzt ein und erklärten ihn wegen Mordverdachts für verhaftet. Selbstverständlich wurde sofort eine umfassende Haussuchung vorgenommen, die aber nicht das geringste Ergebnis hatte. Nach einigen Tagen wurde, da auch nicht die leiseste Spur für die Täterschaft des Zahnarztes festgestellt werden konnte, letzterer wieder in Freiheit gesetzt. Aber auch eine Anzahl Privatdetektivs und sonstige existenzlose Leute, sogenannte Journalisten, schlugen in Konitz schleunigst ihren Wohnsitz auf, um den Mörder zu entdecken und sich die hohe Belohnung zu verdienen. Um sich den Lebensunterhalt zu verschaffen, korrespondierten diese Leute über die Verhältnisse des Städtchens, das damals geradezu in den Mittelpunkt der Welt gerückt war, für alle möglichen Zeitungen. Die einzige in Konitz erscheinende Zeitung, das antisemitische Konitzer Tageblatt, trug auch nicht wenig zur Verhetzung der Bevölkerung bei. Die Verhetzung nahm einen derartigen Grad an, dass die christlichen Schüler selbst auf dem Gymnasium den Verkehr mit ihren jüdischen Mitschülern mieden und sich offen weigerten, mit ihnen auf derselben Bank zu sitzen. Einige Gymnasiallehrer, die dieser Verhetzung Vorschub geleistet hatten, mussten, da der öffentliche Frieden aufs Ärgste gefährdet war, an ein anderes Gymnasium versetzt werden. Die Juden in Konitz und weitester Umgebung wurden vollständig gesellschaftlich geächtet und geschäftlich boykottiert. Alle Juden, die es möglich machen konnten, veräußerten ihr Besitztum und kehrten Konitz den Rücken. Das Geschäft sank unter Null. Geschäftsreisende ließen sich in Konitz und den Nachbarstädten nicht mehr sehen. Da die Straßenkrawalle sich wiederholten und einen immer heftigeren Charakter annahm, so traf auf persönlichen Befehl des Kaisers eine Kompanie Soldaten aus Graudenz in Konitz ein. Das Militär wurde in allen Städten, das es zu passieren hatte, mit dem Rufe »Judenschutztruppe« empfangen. In Konitz vermochte das Militär erst, als es mit gefällten Bajonett vorging, die Ruhe wiederherzustellen. Selbst einem geheimen Regierungsrat, den der Minister des Innern nach Konitz gesandt hatte, gelang es nicht, die krawallierende Menge zu beruhigen. Auf Anordnung des Ministers des Innern war Kriminalkommissar Wehn, jetzt Kriminalpolizeiinspektor, später Kriminalpolizeiinspektor Braun, Kriminalpolizeiinspektor Klatt und die Kriminalkommissare von Kracht und von Beckmann sowie eine Anzahl Kriminalschutzleute, sämtliche vom Berliner Polizeipräsidium nach Konitz gesandt wurden. Allen diesen Beamten gelang es aber nicht, die Persönlichkeit des Mörders festzustellen. Am Karfreitag mittags gegen 1 Uhr wurde in der Nähe des außerhalb der Stadt belegenen Schützenhauses der Kopf des ermordeten Winter aufgefunden. Ein alter, kurzsichtiger Gerichtskastellan namens Fiedler behauptete, er habe am Karfreitagvormittag den jüdischen Handelsmann Israelski mit einem großen Sack auf dem Rücken beim Gerichtsgebäude vorüber nach dem Wege zum Schützenhaus gehen sehen. Die Form des Sackinhalts ließ darauf schließen, dass der Sack einen menschlichen Kopf geborgen habe. Israelski sei nach einiger Zeit mit leerem Sack und beschmutzten Stiefeln zurückgekommen. Israelski bestritt aufs Entschiedenste, zu dem Winterschen Morde in irgendwelcher Beziehung gestanden zu haben. Er trage eines Fußleidens wegen überhaupt keine Stiefel. Eine bei Israelski vorgenommene Haussuchung förderte nicht das Geringste zutage. Auch Stiefel wurden bei Israelski nicht gefunden. Obwohl die Behauptungen Fieters von niemandem bestätigt werden konnten, wurde Israelski wegen Begünstigung des unbekannten Mörders aufgrund des Paragraphen 257 des Strafgesetzbuches angeklagt. Er hatte sich am 8. September 1900 vor der Strafkammer des Konitzer Landgerichts zu verantworten. Den Vorsitz des Gerichtshofes führte Landgerichtsdirektor Böhnke. Die Anklagebehörde vertrat der erste Staatsanwalt Sättegast. Die Verteidigung führten Rechtsanwalt Maschke, Konitz, und Justizrat Dr. von Gordon, Berlin. Zu der Verhandlung erschien auch der Vater des ermordeten Gymnasiasten Winter als Zeuge. Erster Staatsanwalt: Es ist Ihnen ein anonymer Brief zugegangen, in dem Ihnen 50.000 Mark geboten wurden. Wie verhält es sich damit? Zeuge: Das ist richtig, der Brief war in Hammerstein aufgegeben worden und es hieß darin im Anschluss an die Meldung, dass das Verfahren gegen den Schlächtermeister Hoffmann eingestellt sei: Wir haben nun schon 200.000 Mark weggeworfen und bieten Ihnen jetzt 50.000 Mark, wenn Sie in den geselligen Graudenz ein Inserat folgenden Inhaltes einrücken. Winter schweigt. Wir Juden haben es getan. Wir haben nicht anders gekonnt. Das ist unser Trost. Verteidiger Justizrat Dr. von Gordon. Wo ist der Brief hingekommen? Zeuge. Ich habe ihn dem Herrn Schrader gegeben, der ihn dem Abgeordneten Liebermann von Sonnenberg übermitteln wollte. Ich sollte den Brief heute zurückbekommen, um ihn hier vorlegen zu können. Leider ist er mir bisher nicht zurückgegeben worden. Sanitätsrat Dr. Müller bekundete als Sachverständiger: Der Kopf und die einzelnen Körperteile des Ermordeten waren vollständig blutleer. Der Tod müsse infolge Verblutung erfolgt sein, die durch einen Querschnitt durch den Hals herbeigeführt wurde. Der Kopf sah bei der Auffindung vollständig frisch aus und war auch völlig geruchlos. Die Sektion ergab, dass die Speiseröhre und auch die Rachenhöhle mit Mageninhalt vollgestopft war. Demnach muss dem tödlichen Schnitte ein Würgungsakt voraufgegangen sein. Auf Befragen des Justizrats Dr. von Gordon erklärte der Sachverständige, die Verblutung müsse bei Lebzeiten, nicht bei der Zerstückelung der Leiche eingetreten sein. Auch die übrigen Leichenteile seien frisch und geruchlos gewesen, etwa als wenn sie im Keller aufbewahrt worden seien. Auf Befragen des ersten Staatsanwalts erklärte der Sachverständige, zwei andere Sachverständige haben erklärt, dass die Zerstückelung von sachkundiger Hand vorgenommen worden sei. Dafür spreche die Auslösung der Schenkel, die wie bei Tieren vorgenommen war. Der zweite Sachverständige, Gerichtsarzt, Privatdozent Dr. Puppe, Berlin, bekundete: Bei der Untersuchung waren die Lungen an der Schnittfläche braunrot, während anämische Lungen blass sind. Diese Färbung der Lungen spricht gegen Verblutung. Die Blutleere ist nur in inneren Organen erkennbar. Diese fehlen aber außer den Lungen. Da der Körper zerschnitten ist, konnte sich das Blut auch nach dem Tod entleeren, umso mehr als der Körper mit Wasser in Verbindung gekommen ist. Auch die Herzklappen, die inneren Wände der Arterien und die Venen des Oberschenkels waren braunrot. Ferner spricht gegen Verblutung das Fehlen der Suffusion an der Schnittfläche. Vorsitzender: Sie meinen, dass der Tod absolut durch Erstickung herbeigeführt worden ist? Sachverständiger: Nein, es ist nur wahrscheinlich, aber die für die Verblutung sprechenden Gründe erscheinen unsicher und zweifelhaft. Der Sachverständige hielt es in seinen weiteren Ausführungen für möglich und wahrscheinlich, dass der Kopf mit der Schnittfläche im Wasser gelegen habe. Und da der Moorboden bekanntlich desinfizierende und konservierende Eigenschaften besitze, auf diese Art so gut erhalten sei. Die weitere Beweisaufnahme förderte nicht das Mindeste für die Schuld des Angeklagten zutage. Der erste Staatsanwalt hielt trotzdem die Schuld des Angeklagten für erwiesen und beantragte 5 Jahre Gefängnis. Verteidiger Justizrat Dr. von Gordon: Wenn der Angeklagte schuldig wäre, so würde keine Strafe hoch genug gegen ihn sein. Denn er hätte, indem er den Täter der Strafe zu entziehen suchte, unsägliches Unglück, das über viele andere gekommen, verschuldet. Der Angeklagte ist aber nicht schuldig. Ich erwarte daher zuversichtlich seine Freisprechung. Das Eigentümliche an diesem Verfahren ist, dass man keinen Anhalt für den Täter hat. Nach Einsicht der Akten muss jeder ruhig und objektiv Urteilende zugeben, dass sich nach keiner Seite hin Anhaltspunkte für einen Verdacht ergeben haben. Nach dem Gutachten des Dr. Puppe erscheint der Erstickungstod sehr wahrscheinlich. Diese Beurteilung der Todesursache erscheint für die weitere Verfolgung von höchster Bedeutung. Sollten aber beim Gericht Zweifel über die sich gegenüberstehenden Gutachten bestehen, so würde es sich empfehlen, ein Obergutachten des Medizinalkollegiums einzuholen. Wäre der Tod durch Verblutung eingetreten, so würde es sich vielleicht um einen israelitischen, systematischen Mord handeln, den mehrere Personen ausgeübt haben müssten. Anders liegt es beim Erstickungstod. Dann wäre mit allen Möglichkeiten zu rechnen. Es wäre möglich, dass Winter in irgendeiner Situation überrascht wäre oder dass er aus Fahrlässigkeit bei irgendeinem Scherz oder einer Liebelei unter dem Kissen erstickt sei. Es muss entschieden bestritten werden, dass dem Staatsanwalt der Beweis gelungen sei, dass überhaupt eine strafbare Handlung den Tod Winters verursacht hat. Auch der Versuch, ein Motiv für die Handlungsweise des Angeklagten nachzuweisen, ist der Anklage misslungen. Zur Zeit, als der Kopf gefunden wurde, waren schon tausende Mark Belohnung ausgeboten. Also das Motiv des Eigennutzes schwebt ganz in der Luft. Es liegt hier ein Maximum von Unwahrscheinlichkeiten vor, die gegen jeden anderen ebenso belastend angewendet werden könnten. Aus vollster Überzeugung beantrage ich daher die Freisprechung des Angeklagten. Die Freisprechung fällt wie ein reifer Apfel vom Baum. Ich möchte nur wünschen und hoffen, dass die Bevölkerung aufgrund des heutigen Beweisergebnisses den Mann, der wieder in ihrer Mitte tritt, nicht als Mörder oder Mordgesellen betrachtet. Nach nur kurzer Beratung des Gerichtshofes verkündete der Vorsitzende folgendes Urteil. Das Gericht hat sich dem Gutachten des Sanitätsrats Müllers angeschlossen, welches im Wesentlichen mit dem Gutachten der Berliner Gerichtsärzte Mittenzweig und Stürmer übereinstimmt. Diese drei Herren standen unter dem frischen Eindruck der Sektion, ohne dass das Gericht damit den wissenschaftlichen Einwendungen des heute gehörten anderen Herrn Sachverständigen zu nahe treten will. Aufgrund dieser drei Gutachten hat das Gericht zu keiner festen Annahme über die Todesursache kommen können, denn die Herren sprechen auch nur von Wahrscheinlichkeiten. Bezüglich des Angeklagten ist als erwiesen anzusehen, was der Zeuge Fiedler ausgesagt hat, der Israelski mit einem runden Gegenstand im Sack vorbeigehen gesehen hat. Fiedler hat ihn aber nicht weiter gehen sehen als bis zur Ecke. Es erscheint nicht nachgewiesen, wohin er weitergegangen ist. Die Aussagen der anderen Zeugen sind zu unsicher gewesen. Das Gericht ist zu der Überzeugung gelangt, dass der Kopf nicht längere Zeit im Graben gelegen haben kann. Es fehlt eben jeder Anhalt dafür, was der Angeklagte im Sack gehabt hat. Das Gericht hat ferner nicht als erwiesen angesehen, dass ein Schächtschnitt vorliegt. Das Gericht ist zu der Überzeugung gelangt, es ist nicht erwiesen, dass der Angeklagte Israelski dem nicht ermittelten Täter Beihilfe geleistet hat. Er war daher freizusprechen und die Kosten des Verfahrens der Staatskasse aufzuerlegen. Anfang Oktober 1900 hatte sich der 17-jährige Präparant Richard Spreisiger vor der Konitzer Strafkammer wegen wissentlichen Meineids zu verantworten. Spreisiger war ein Freund des ermordeten Winter. Er war beschuldigt, bezüglich des Verkehrs des Winter wissentlich eine Unwahrheit beschworen zu haben. In diesem Prozess wurde von mehreren als Zeugen vernommenen Gymnasiasten bekundet. Winter habe ihnen viel über seinen unzüchtigen Verkehr erzählt und ihnen noch kurz vor seinem Tode mitgeteilt, dass er mit drei jungen Mädchen fortdauernd intimen Verkehr unterhalte. Er habe aber noch mit anderen Frauen intimen Verkehr, so dass er bisweilen schachmatt sei. Zwecks weiterer Feststellung des von dem Ermordeten unterhaltenen unzüchtigen Verkehrs wurde am zweiten Verhandlungstage den ganzen Vormittag wegen Gefährdung der öffentlichen Sittlichkeit die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Auch die Vertreter der Presse mussten den Saal verlassen. In dieser unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefundenen Verhandlung wurden mehrere unter sittenpolizeilicher Kontrolle stehenden Dirnen vernommen. In der öffentlichen Verhandlung bekundete eine Reihe Zeugen. Der Fleischergeselle Moritz Levi, genannt der Pinsnet-Levi, weil er sogar das Vieh mit dem Pinsnet auf der Nase durch die Stadt trieb, sei augenscheinlich mit dem ermordeten Winter befreundet gewesen, denn er sei mehrfach mit Winter auf der Straße plaudernd gesehen worden. Moritz Levi bekundete, als ihm der Vorsitzende die Zeugenaussagen vorhielt, er kenne viele Gymnasiasten, mit denen er sich unterhalte, ohne ihren Namen zu wissen. Dasselbe werde wohl auch bezüglich des Winter der Fall sein. Es sei sehr leicht möglich, dass er wiederholt mit Winter gesprochen und auch mit ihm zusammengegangen sei, ohne seinen Namen zu kennen. Er erinnere sich wenigstens nicht, Winter gekannt zu haben. Vorsitzender, Sie haben bei dem Untersuchungsrichter mit voller Entschiedenheit in Abrede gestellt, dass Sie Winter gekannt haben. Der Zeuge schwieg. Der Gerichtshof beschloss, die Aussage des Zeugen Moritz Levi protokollieren zu lassen. Levi wurde darauf vereidigt und auf Antrag des ersten Staatsanwaltes wegen Verdachts des wissentlichen Meineids im Gerichtssaale verhaftet. Im Plädoyer bemerkte der erste Staatsanwalt, die nicht öffentliche Verhandlung hat ergeben, dass der ermordete Winter, obwohl noch Gymnasiast und erst 18,5 Jahre alt, mit den verworfensten Dirnen intimen Verkehr unterhalten hat. Der erste Staatsanwalt erachtete im Weiteren die Schuld des Angeklagten Speisiger in drei Fällen für erwiesen und beantragte 2 Jahre 6 Monate Gefängnis. Der Gerichtshof sprach jedoch den Angeklagten wegen mangelnder Beweise frei. Sehr bald darauf folgten mehrere Prozesse wegen Landfriedensbruchs sowie wegen Auflaufs und Widerstands gegen die Staatsgewalt. Alle diese Straftaten waren aus Anlass des Winterschen Mordes in Konitz und verschiedenen Nachbarstädten unternommen worden. Am 25. Oktober begann vor dem Schwurgericht des Konitzer Landgerichts ein sehr umfangreicher Prozess wegen wissentlichen Meineids gegen erstens den Gasanstaltsarbeiter Bernhard Maslow, zweitens dessen Ehefrau geborene Ross, drittens Gesindevermieterin Anna Ross, viertens Frau Auguste Berg geborene Ross. Maslow hatte vor dem Untersuchungsrichter beschworen, er sei am Sonntag, dem 11. März 1900 abends gegen 10 Uhr die Danziger Straße entlang gegangen, um sich nach seiner außerhalb von Konitz belegenen Behausung zu begeben. Als er aus seiner Schnupftabakflasche eine Prise nehmen wollte, sei ihm der Pfropfen von der Schnupftabakflasche zur Erde gefallen. Er habe sich gebückt, um den Pfropfen aufzuheben. Bei dieser Gelegenheit sei sein Blick in ein Kellerfenster gefallen. Er habe gesehen, dass mehrere Männer dort in einer Weise wie Schlechter hantierten. Gleichzeitig habe er Winseln und Stöhnen sowie ein Gebabber und Gurgeltöne vernommen. Obwohl er nicht wusste, wer in diesem Hause wohnte, sei er um die Ecke in die Rehmestraße gegangen. Dort habe er sich auf die Lauer gelegt. Nach etwa 3 Viertelstunden sei ein alter Jude aus dem Keller gekommen. Bald darauf seien noch 2 junge Juden, die ein schweres, langes Paket trugen, aus dem Keller gestiegen. Der alte Jude und die 2 jungen Juden haben das schwere Paket nach dem Mönchsee getragen und dort hineingeworfen. Die Schwiegermutter des Maslow, Frau Ross, hatte vor dem Untersuchungsrichter bekundet, ein Knecht habe dieselben Beobachtungen wie ihr Schwiegersohn Maslow gemacht. Frau Berg und Frau Ross hatten außerdem beim Untersuchungsrichter bekundet, sie hätten am Sonntag vor dem Morde verschiedene Beobachtungen in der Levischen Wohnung gemacht. Frau Levi und ihre Schwester, die sogenannte Lappen-Levi, seien sehr aufgeregt gewesen. Diese haben auch Gespräche geführt, die sich auf die Ermordung des Gymnasiasten Winter bezogen. Außerdem haben sie in der Levischen Wohnung die Wintersche Uhrkette und ein dem Ermordeten gehörendes weißes Taschentuch, gezeichnet E.W. liegen sehen. Frau Maslow hatte verschiedene Angaben ihres Mannes eidlich bestätigt. Da alle diese Angaben den Stempel der Unwahrheit an der Stirn trugen, wurden gegen die 4 Personen Anklage wegen wissentlichen Meineids erhoben. Den Vorsitz in dieser Verhandlung, der auch ein Vertreter des Justizministeriums und zum Teil die antisemitischen Reichstagsabgeordneten Liebermann von Sonnenberg und Pastor A.D. Grösel beiwohnten, führte Landgerichtsdirektor Schwedowitz. Die Anklage vertraten der Oberstaatsanwalt am Oberlandesgericht zu Marienwerder Dr. Lanz und der erste Staatsanwalt Zettegast. Die Verteidigung führten, und zwar als Offizialverteidiger, die Konitzer Rechtsanwälte Dr. Hunrat, Zilowski, Gebauer und Vogel. Die Vernehmung des Hauptangeklagten Maslow gestaltete sich ungefähr folgendermaßen. Ich wiederhole, dass ich die von mir angegebenen Vorgänge in dem Levischen Keller genau gesehen und auch beobachtet habe, wie die 3 Männer das Paket wegtrugen. Vorsitzender, wann hatten Sie etwas von dem Verschwinden des Ernst Winter erfahren? Angeklagter, am Dienstag, dem 13. März. Ich war damals arbeitslos und fragte in der Gasanstalt wegen Arbeit nach. Währenddem kam ein Junge auf den Hof und sagte, es sei ein Rumpf im Mönchsee gefunden worden, der jedenfalls der des vermissten Ernst Winter sei. Vorsitzender, wann haben Sie nun Ihre Wahrnehmungen gemacht, die Sie in der Voruntersuchung eidlich bekundet haben? Angeklagter, an dem Sonntag vorher abends. Vorsitzender, an diesem Tage war Winter verschwunden? Angeklagter, ja. Vorsitzender, was haben Sie nun an diesem Sonntag gemacht? Angeklagter, gegen 7 Uhr abends besuchte ich meinen Schwager Berg. Wir gingen dann zusammen in einen Gasthof, wo ich 3 bis 4 Glas Bier und auch einige Schnäpse trank. Ich war aber vollständig nüchtern, als wir zurückgingen, um noch bei Berg Karten zu spielen. Hier trank ich noch einen Rum und ging dann gegen 10 Uhr abends weg. Als ich die Danziger Straße entlang ging, wollte ich eine Prise nehmen. Dabei fiel mir der Pfropfen des Schnupftabakfläschchens auf die Erde und ich bückte mich, um ihn zu suchen. Währenddem kam ich mit dem Kopf einem Kellerfenster nahe und hörte dahinter ein Gemurmel. Auch sah ich einen Lichtschimmer durch die Ritzen des verhängten Fensters scheinen. Das machte mich stutzig und aufmerksam. Vorsitzender, Das war doch aber nichts Auffälliges. Solchen Lichtschimmer sieht man doch öfter. Angeklagter. Es war doch aber schon nach 10 Uhr. Auch war das mehr wie ein Gemurmel. Es klang wie eine Art Geheul. Ho, ho, oh, oh. Vorsitzender, Angeklagter Maslow, überlegen Sie sich genau, was Sie hier sagen. Sie haben sich früher wiederholt widersprochen bei der Erzählung dieser Sachen. Angeklagter, das ist keine Lüge, das ist die Wahrheit. Vorsitzender, Sie haben in der Voruntersuchung vor dem Landrichter Dr. Zimmermann ausgesagt, Sie hätten bei Bergs nicht bloß einen Rum, sondern außerdem drei Schnäpse getrunken. Es kommt sehr darauf an, ob Sie vielleicht an jenem Abend betrunken waren. Angeklagter, ich war vollständig nüchtern. Vorsitzender, weiter haben Sie in der Voruntersuchung ausdrücklich gesagt, meine frühere Aussage, dass ich durch den Lichtschimmer auf die Vorgänge im Keller aufmerksam geworden sei, ist falsch. Angeklagter, jawohl, aber ich habe den Lichtschimmer deutlich gesehen. Vorsitzender, was haben Sie dann getan? Angeklagter, ich horchte am zweiten Fenster. Vorsitzender, haben Sie sich dabei niedergebeugt? Überlegen Sie sich das genau. Angeklagter, ich bin niedergekniet und habe mich auf die linke Hand gestützt. Dann brachte ich mein Ohr in die nächste Nähe des Fensters und hörte darauf ein dumpfes Gebabber aus dem Keller kommen. Vorsitzender, von dem angeblichen Geheul haben Sie bisher nie etwas gesagt. Angeklagter, oh ja, doch, ich habe gesagt, es war so ein Gegurgel, als ob jemand Luft fehlte, weil er gewürgt wurde. Vorsitzender, können Sie uns genau den Zeitpunkt angeben, wann das gewesen ist? Angeklagter, jawohl, nach 10 Uhr. Ich hörte das Gegurgel dreimal. Vorsitzender, was dachten Sie sich nun? Angeklagter, ich dachte, dass ein Schlechter da unten etwas abschlachtet. Vorsitzender, worauf stützen Sie Ihre Hand? Überlegen Sie es sich, es ist das sehr wesentlich. Angeklagter, auf Steine. Vorsitzender, wie war das Fenster beschaffen? Angeklagter, zwischen den Fenstern und der Straße war ein Luftschacht. Vorsitzender, dann mussten Sie Ihre Hand also doch auf die Stäbe über diesen Luftschacht legen. Angeklagter, so nahe war ich ja nicht am Fenster. Vorsitzender, wenn man wo horcht, so bringt man das Ohr doch möglichst nahe heran. Angeklagter, ich glaube auch, es war ein Eisengitter vor dem Fenster angebracht. Vorsitzender, es ist auffallend, dass Sie, trotzdem Sie in der Stadt ziemlich fremd waren, mit einem Male so neugierig horchten, was hinter dem Kellerfenster vor sich ging. Angeklagter, ich musste doch neugierig werden, als ich, während ich den Pfropfen suchte, plötzlich das Gebabber hörte. Ich sagte mir dann, dass ich doch noch genauer nachsehen müsste, was da eigentlich los wäre. Also war ich neugierig und ging um die Ecke herum an das Hinterhaus. Vorsitzender, nun kannten Sie aber als Fremder gar nicht die Anlage und Bauart der Häuser, auch nicht Ihre Bewohner. Angeklagter, nein. Vorsitzender, es ist also auffallend, dass Sie mit dem Gedanken um die Ecke gegangen sein wollen, in dem Hinterhaus nachzusehen, ob Sie dort etwas erfahren könnten, während Sie doch keinen Schimmer hatten, wie tief das Haus eigentlich geht und wo das Hinterhaus herauskommen würde. Wie konnten Sie wissen, dass an diesem Hinterhaus eine Hintertür war? Das ist doch etwas ganz Auffallendes. Angeklagter, ich war doch schon einige Wochen in der Stadt. Vorsitzender, Sie wussten also, dass die Häuser in der Danziger Straße Hintertore hatten. Angeklagter, das gerade nicht. Es fiel mir auch erst an der Ecke ein, als ich die Hinterfront der anderen Häuser sah. Vorsitzender, Sie müssen doch also zugeben, dass es auffallend ist, wenn Sie als Fremder von hinten herum zu erfahren suchen, was Sie von vorne beobachtet haben wollen. Angeklagter schwieg. Vorsitzender, es ist doch auch auffallend, dass Sie als fremder Mensch auf dem Nachhauseweg begriffen, lediglich aus Neugierde in eine finstere Hintergasse sich hineinwagten. Sie kannten die Örtlichkeit doch nicht. Angeklagter, nein, ich bin suchend an den Torwegen entlang gegangen. Am ersten Torweg war nichts zu hören. Am zweiten oder dritten hörte ich dann plötzlich wieder solches Gespräche und ein paar Mal auch wieder dieses Gegurgel. Ende von Abschnitt 11.